Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Titusbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein und seine Kinder sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder jähzornig sein und weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch. Gott segne dieses Wort. Gottes Haushalt. Diesen Bibelabschnitt hier aus dem Titusbrief lernen wir mehr über Gottes Haushalt. Wie Älteste, also Leute, im Gotteshaushalt führen sollen, also welche Charakteristiken die Menschen Älteste haben sollen. Also wenn wir in Glaubensgemeinden gehen, dann verstehen wir, hier lernen wir aus dem 1. Timotheusbrief und 2. Timotheusbrief und auch dem Titusbrief, was es bedeutet, eben ein guter Hirt zu sein, ja. Und es ist wichtig zu verstehen, dass diese Charakteristiken ein Ausdruck sind von Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und Paulus ermutigt hier seinen Nachfolger, hier dem Titus, dass er sich um Gottes Haushalt kümmert, als guter Hirt, dass er sich um die Schafe, ja, uns, wir die als reuige Sünder sind, dass er sich um die Menschen kümmert, mit ganzem Herzen. Und eben, wenn er dann eben Leute sucht, die sich auch um andere kümmern, dass sie eben auch diese Charakteristiken haben, dass das eben nur so und nicht anders funktioniert. Ja? Denn letztendlich ist es so, wenn diese Charakteristiken nicht da sind, dann sind eben Menschen sehr leicht dem Bösen zugewandt und der Teufel, der Satan, kann dann in und durch die Herzen anderer Menschen wiederum andere Menschen in die Irre führen. Und auch Älteste, ja, nur weil jemand nun ein Ältester ist oder einen bestimmten Titel hat oder sich Pastor oder Pfarrer nennt oder was auch immer, dann heißt das nicht unbedingt leider, dass eben die Menschen, deren Herzen Jesus Christus zugewandt sind. Leider ist das so. Also müssen wir auch wachsam sein. Aber das macht uns Mut, uns zu verstehen, dass wir selber, die wir Jesus Christus folgen, hier auch von dem Titusbrief auch lernen können, dass wir selber gute Hirten sind. Ja? Wir haben vielleicht nicht die Position oder den Titel Pastor, Bischof oder was auch immer. Das sind nur Titel, das sind Titel, die letztendlich, wie gesagt, also von Menschen gegebene Titel sind, aber was Gott gegeben ist, ist, dass die Herzen der Menschen und mit Gottes Hilfe hoffentlich, ja, Leute, die solche Titel haben, dass deren Herzen eben auch Jesus Christus zugewandt sind. Das ist immer unsere Hoffnung und unser Gebet. Das kann so sein, aber das muss nicht immer so sein. Ja, und lest mal hier nochmal rein im Titusbrief Kapitel 1. Lest mal durch den ganzen Brief an Titus, was in Gottes Haushalt anbelangt. Vers 10 bis 12 ist eben so, dass da eben Leute dem Geld, geldgierig sind zum Beispiel und dann den Leuten, die andere Menschen in die Irre führen, also nicht gute Hirten sind. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist so auch die Natur des Bösen. Und der Teufel ist immer im Hintergrund irgendwo. Und da muss man aufpassen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir uns da selber nicht in die Irre führen lassen. Und der beste Weg ist durch den Heiligen Geist, der uns in die Herzen spricht. Und dass wir uns tagtäglich in der Bibel befinden. Und somit haben wir unseren Anker in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus und können uns so um Gottes Haushalt kümmern, Beginnend mit unserer eigenen Familie, Gott, ja, soweit es möglich ist. Ja, manchmal ist das auch nicht so einfach, denn die Allüre, die Falschheit der Welt und die falschen Versprechungen der Welt sind immer da. Der Teufel ist immer irgendwo im Hintergrund. Aber mit Gottes Hilfe und durch den Heiligen Geist wissen wir genau, dass wer was, wo und wann und was wir zu tun haben und was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und in eigener Kraft können wir sowieso nichts tun. Wenn wir Johannes 14, 6 und Johannes 15, 5 nochmal durchlesen, ja, wo Jesus sagt, also ohne mich könnt ihr gar nichts erreichen. Johannes 15, Vers 5. Und das verstehen wir dann und nehmen das zu Herzen. Also nehmt das mal zu Herzen, lest mal durch. Das sind hier gute Ermutigungen. Und dass wir, ja, das ist wirklich ein super Beispiel aus Titus, dass wir es hilft uns selber, gute Hirten zu sein und uns um Gottes Haushalt zu kümmern. Und dass wir uns tatsächlich um andere Menschen kümmern, um Christen, andere Christen und nicht so tun, als wenn wir uns um andere Christen kümmern. Ja, das ist nicht gut, das sollen wir auch nicht tun und das ist falsch. Ja, das macht uns Mut hier aus dem Titusbrief. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Hinweise, was nun Gottes Haushalt anbelangt, dass wir gute Hirten sein können, so wie Paulus hier an Titus schreibt, und dass wir verstehen, dass es eine Herzensangelegenheit ist, von deinem Herzen, lieber Herr Jesus, in unsere Herzen, dass du uns leitest und dass du uns hilfst, gute Hirten zu sein, egal wer wir sind und wo wir nun sind, wo du uns, was du vorhast in unserem Leben. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dies. Wir danken dir für dein Wort, die Bibel, und dass du bei uns bist und uns hilfst, tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Wir beten dies, danken dir und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.